nur das dennoch blüht und immer im hörgelegten Hintergrund. Aus Jahren und ein und acht. Dort verzehrt sich nicht viele. Wir bleiben Sonnenbrand der Nacht. Spocht habe ich ihre Trümmerberge. Heile hinter mich gebracht. Sich nicht angeschlagen, aber ohne Schau. Wollt ihr sie vergehen? Wollt ihr für sie vergehen? Ich verließ sie und mir teilt keinen Schimmer mehr zu suchen, nur Augen hoffen starren. Eine höhere Mauer. Weißliche Figur, sie hat es mir angetan, aber sie hat Formen angenommen. Verlass sie, enttäuscht. Die Mauer wird niedriger, verschwindet schließlich ganz, läuft aber unterirdisch weiter. Kein Licht unter Tage, Mittag, schwarzer Block, darauf ein ihr nachgebildetes Idol. Im Gerät mit eingeformt, ein Schalter nebst rotgehärtem Plakat. Doch was ähnelt mir die Spitz? Mit Schatten des Himmels. Im gereisten Wald, in das unbewachter Feld. Es sind zahlreiche kleine Brocken. Sie dreht sich um und geht. Montagspalett, ist das Loch in einer Flagge, die Masse hoffen stand. Im letzten Rang, zurück auf das Ohren, die Konzentrierung ist ein Aufgang, am restlichen Horizont, ich verlass sie. Enttäuscht, hier ist ein Licht von euch fahrenden Zug. Und ist es nicht nirgends, Tausendsbau, Gräberfeld, diverse Corpus Delicti, als Stolpersteine und Fußangeln im Weg, die meisten verstümmelt, zu kurz geraten oder in rascher Verwesung begriffen. Phantasmagorien, die kurz und unvermittelt aufblitzt, jede Ähnlichkeit mit ihr wäre rein zufällig. Als Frauen schlecht getarnte Männer, die dick bemalte Lippen weggebaut. Manche einer Altgewohnheit folgende den schwarzen Himmel zielend, bunte, blöde Vögel schießend. Andere Idioten sicher, die Blumen auf anrichten. Orgon-Akkumulatoren, eine Couch, Drum-Bass, reißerische Versprecherinnen in Opferland des Hus, Akro und im Rudel, Geister, vereister Phantome, Europa-bereister Gespenster. Ideen. Eine Art Zeltmaschine für letzte Fahrt als Selbstschussanlage. Stuhl. Letztendlich, letztmalig, eine Hecke brennender Wäsche.